aber liebste Gemahlin, Herzensweiberl, ich kann nichts davor. Keine Entschuldigung. Ich hab's nur dir zu verdanken, wenn ich am Ende ohne Dienstboten bin. Vorgestern hast du den Hausknecht fortgejagt. Ja, weil ich eine Eigenschaft an ihm entdeckt hab. Er war Zigarrendieb. Wegen ein paar elende Zigarren. Erlaub du mir, Engel, meine Zigarren kosten 125 Gulden. Sind also nicht elend. Das Elend besteht nur darin, dass die Guten so teuer sind. Hättest du die Sali nicht weggeschickt, wären wir jetzt in keiner Verlegenheit. Aber da hat's ja keine Ruhe nicht gegeben. Fort hat's müssen die Sali. Und warum? Weil du ihr die Wangen gestreichelt hast. Ich? Da musst du dich irren. Ich habe es selbst gesehen. Ja, gesehen. Dass die Frauen doch immer so nach dem Schein urteilen. Willlose Handbewegung. Unabsichtlicher Dienstbot, zufällige Durchkreuzung der Handbewegungslinie durch die über das Zimmer schusselnde Dienstbotenwange. Da muss man nicht gleich eine Intention drin suchen wollen. Oh, deine Freundlichkeiten kennt man schon. Bitte, ich habe nie eine bevorzugt. Ich bin zu allen Dienstboten gleich. Ach, hast du schon Kommission gegeben? Ja, aber freilich, Engel, die Kreidlerin wird uns eine schicken. Ja, die Nähe. Kreidlerin. Man bezieht die Domestiken jetzt aus anständigerer Quelle. Man schickt ins Dienstvermittlungskonroi. Engel, glaubst du, dass die aus dem Dienstvermittlungskonroi besser sind? Ja, möglich. Aber schau, wir haben doch schon von der Kreidlerin also recht gute Dienstboten gekriegt. Ich meine, so eine Kreidlerin. Schon wieder, Mann. Ja. Gewöhnt er endlich diese gemeine Redeweise ab. Was würde mein seliger Vater dazu sagen, wenn er von dort hören könnte, was er für einen ordinären Schwiegersohn hat? Er, ein seliger Professor. Weiß nicht, Engel, ich finde, dass du heute ein rechter Zwitterer, Engel, bist. Schweig! Du weißt, dass ich als Tochter aus einem guten Haus an Bedienung gewöhnt bin. Ja. Wenn ich nicht in einer halben Stunde ein Dienstmädchen habe, verlasse ich dein Haus und ziehe zu meiner Tante. Oh, mein Vater, Professor, warum musstest du so früh sterben? Ich weiß nicht, Engel, manchmal rätst du, als ob ich ihn umgebracht hätte. Ich meine, von mir aus könnte er noch lang Professor sein. Jetzt zögere nicht. In einer halben Stunde, längstens, muss diese Person da sein. Ja. Merk dir das. Ja. Prächtige Frau. Saubere Frau. Junge Frau. Superbe Frau. Aber mir ist halt da leichter, wenn es aus dem Zimmer geht. Nicht etwa, als ob ich keine Inklination zu ihr hätte. Oh nein, konträr. Sie hat nur einen für mich schrecklichen Fehler. Sie ist aus einem guten Haus. Das geniert mich. Das beengt mich. Ich stich ab gegen sie. Oh, es ist etwas Unangenehmes, wenn man mehr in der Niedrigkeit ist und man muss immer emporblicken zu der Stufe, auf der die Frau steht. Es tut einem moralisch das Knack weh. Wenn sie jetzt erst wüsst, die überbildete Professorstochter, dass meine Eltern Schuster wurden, dass ich selbst, oh Gott, wenn das verheeret. Hausknecht gewesen bin. Die früheren Verhältnisse. Und das Fatalste bei den früheren Verhältnissen ist, dass sie oft später aufkommen. Das wäre grässlich. Ich werde mich jetzt umziehen und unterwegs ein Glas Wein trinken. Da vergesse ich es nur am leichtesten, dass ich eine Frau aus einem guten Haus habe.